Das Problem, dass wir die Quadratkilometer, die Hunderttausende oder die Millionen Quadratkilometer, die wir verloren haben, dass wir uns die im Osten wiederholen, darüber brauchen wir uns überhaupt gar nicht zu unterhalten. Das ist so selbstverständlich. Das Programm ist so unverrückbar. Es ist unverrückbar, dass wir die Volkskunftsgrenze um 500 Kilometer herausziehen, dass wir siedeln. Es ist unverrückbar, dass wir ein germanisches Reich gründen werden. Es ist unverrückbar, dass zu den 90 Millionen die 30 Millionen übrigen Germanen dazukommen werden, sodass wir unsere Blutsbasis auf 120 Millionen Germanen vermehren. Es ist unverrückbar, dass wir die Ordnungsmacht auf dem Balkan und sonst in Europa sein werden, dass wir dieses ganze Volk wirtschaftlich, politisch und militärisch ausrichten und ordnen werden. Es ist unverrückbar, dass wir diesen Siedlungsraum erfüllen, dass wir hier den Pflanzgarten germanischen Blutes im Osten errichten. Und es ist unverrückbar, dass wir eine Wehrgrenze hinausschieben, weit nach dem Osten. Denn unsere Enkel und Urenkel hätten den nächsten Krieg verloren, der sicher wieder kommen wird, sei es in ein oder in zwei Generationen, wenn nicht die Luftwarnposten, brechen wir es hier ruhig aus, am Ural stehen würden. Wer nicht einen Spielraum für den künftigen Luftkrieg von 2.000-3.000 Kilometern hat, der hat den nächsten Krieg verloren. Außerdem finde ich es so wunderbar, wenn wir uns heute schon darüber klar sind. Unsere Aufgabe, die Aufgabe politisch, wirtschaftlich, menschlich, militärisch, die haben wir in dem herrlichen Osten. Wenn es den Kosaken geglückt ist, für die russischen Zaren, sich bis ans Gelbe Meer durchzufressen und das allmählich zu erobern, dann werden wir es und unsere Söhne in drei Deutschlandern zusammenbringen. Jahr, Generation für Generation, Jahr für Jahr unseren Bauerndreck auszurüsten. Und von dem Gebiet, was wir zunächst hinter der Militärgrenze haben, immer wieder einige Kilometer, einige hundert Kilometer, zunächst mit Stützpunkten zu versehen, dann allmählich flächenmäßig zu besiedeln und die anderen herauszudrängen.